Das heißt, ich würde oben an der Stange zwei verschiedene Abdrücke finden, Ihre und die von Mrs. Bell. Obwohl, ist eigentlich unwahrscheinlich, die meisten fassen nur die Handgriffe an. Ich glaube, ich habe den Wagen auch mal über die Schwelle gehievt. Bei der Gelegenheit könnte ich ihn auch an den Seiten angefasst haben. Vielleicht finden Sie da keine Fingerabdrücke, aber welche von den Handflächen. Er nickte und wir gingen endlich in Gregs Garage. Perley wollte weiter zu seinem Pickup draußen gehen, um den Koffer zu holen, aber ich hielt ihn am Ellbogen fest. »Sehen Sie mal«, sagte ich und deutete auf den Kinderwagen. »Was?« Er wurde bewegt. Ich habe ihn ursprünglich an der Fahrerseite neben meinem Wagen abgestellt und jetzt steht er auf der Beifahrerseite. Also hatte ich das mit dem Quietschen doch richtig gehört. »Tja, ich könnte das jetzt nicht beschwören.« Die tiefe Furche zwischen seinen Brauen sagte etwas anderes. Sie sagte, dass er sich sehr wohl erinnerte, aber es einfach nicht glauben wollte. »Ich bitte Sie, Andy«, sagte ich und sprach ihn bewusst beim Vornamen an, ein alter Trick, um in angespannten Konferenzsituationen zum Gegenüber durchzudringen. Ich wollte ihn, wenn es irgend ging, auf meine Seite ziehen. »Sie sind lange genug, Polizist. Sie können mir nicht erzählen, dass Ihnen das nicht aufgefallen ist. Der Kinderwagen stand im Schatten, jetzt steht er in der Sonne.« Er überlegte und schüttelte dann den Kopf. »Das könnte ich nicht mit Bestimmtheit sagen.« Ich wollte ihm ein Eingeständnis abbringen, wollte ausführen, dass ich das quietschende Rad beim Versetzen des Wagens gehört hätte, auch wenn ihm das vielleicht entgangen sei, wollte ihn am Arm schütteln. Ich tat es nicht. Es fiel mir schwer, aber ich verzichtete darauf, weil ich nicht wollte, dass er mich für verrückt hielt. Er behandelte mich bereits jetzt so, als wäre ich nicht ganz zurechnungsfähig und hätte den Kinderwagen in der Nacht selbst hierher gebracht. Außerdem schien ihn Ellie Bells dubioses Testament zurzeit weit mehr zu beschäftigen. Ob es mir wirklich abnahm, dass ich Ellie Bell nur flüchtig gekannt und zweimal getroffen hatte? Im umgekehrten Fall hätte ich das wohl auch für unglaubwürdig gehalten. Mir schwante, dass die heutige Befragung erst der Anfang war. »Ich hole jetzt also mal den Koffer«, sagte Perley, »auch wenn ich mir nicht viel davon verspreche.« Keine Viertelstunde später war er fertig und fuhr mit seinem Pickup davon, nicht ohne weitere vorherige Ermahnung, das County nicht zu verlassen. So etwas wäre ausgesprochen dumm. Er sagte noch, entweder er oder ein regulärer Detective werde nach abgeschlossener Leichenschau wieder auf mich zukommen. Der Tag war jetzt schon anstrengend. Ich versuchte es mit einem Nickerchen, was mir aber nicht recht gelang. Mehrmals schrak ich hoch, weil ich glaubte, das Quietschen wieder zu hören. Schließlich ging ich in die Garage, wo der Kinderwagen aber noch an seinem Platz stand. Das wunderte mich nicht. Beim ersten Mal, in der Küche mit Perley, hatte ich es wirklich gehört. Es war real gewesen. Danach war es irgendwie anders. Einbildung, könnte man sagen, aber das träf es nicht ganz. Es war eher eine Art Reizung, etwas, was mich provozieren sollte. Das mag man nun glauben oder nicht, für mich bestand daran jedoch kein Zweifel. Nein, ich wusste es genau. Einmal, als es wieder quietschte, nicht in Wirklichkeit, aber in meinem Kopf durchaus real, lief ich in die Garage und glaubte an der Wand die Schatten von Schlangen zu erkennen. Ich schloss kurz die Augen und prompt waren sie nicht mehr da. Sie waren nie da gewesen, aber es hatte sie gegeben. Was blieb, war der Kinderwagen in der hellen Ecke, der seinen ganz normalen Schatten warf. Gegen Mittag aß ich ein Sandwich mit Geflügelsalat und überlegte, ob ich nicht endlich doch das quietschende Rad ölen sollte. Auf dem freien Stellplatz stand eine Werkbank, wo ich eine Sprühdose 3-in-1 gesehen hatte, aber ich entschied mich dagegen. Zum einen, weil ich den Kinderwagen nicht anfassen wollte. Ich meine, ich wäre dazu durchaus in der Lage gewesen, das Ganze hatte nichts mit Hysterie oder Phobie zu tun, aber mir fiel plötzlich die alte Fabel ein, wo der Rat der Mäuse beschließt, der Katze eine Schelle um den Hals zu hängen. Wozu sollte das dienen? Damit sie es schon von Weitem hören konnten, wenn die Katze im Anmarsch war. Meine Schelle war das quietschende Rad. Am makellosen Kinderwagen, denn Perleys Suche nach Fingerspuren hatte nichts ergeben. Nicht einmal die unvermeidlichen Schmierer, die sonst auf jeder Oberfläche zu finden waren. »Ich glaube, da hat jemand richtig sauber gemacht«, lautete sein Urteil. »Ihr Witzbold!« wobei er mich wieder mit dem bohrenden Blick ansah.